Erster Darius der Meder wurde König. Er war 62 Jahre alt. Zweiter Darius wählte 120 wichtige Männer aus. Sie arbeiteten im ganzen Land. Dritter, er setzte 3 Chefs über sie. Daniel war einer von ihnen. Die Männer gaben Daniel Berichte. So verlor der König kein Geld. Vierter Daniel war besser als alle anderen Chefs. Er war sehr klug. Der König wollte ihn zum Chef über das ganze Land machen. Fünfter, die anderen Chefs suchten einen Fehler bei Daniel. Aber Daniel arbeitete sehr treu. Sie fanden keinen Fehler und keine schlechte Tat. Sechster, da sagten die Männer, wir finden keinen Fehler bei Daniel. Wir müssen etwas gegen seinen Glauben finden. Siebter, die Chefs und Beamten liefen zum König. Sie sagten, König Darius, wir wünschen dir ein langes Leben. Achter, alle Beamten haben eine Idee. Du sollst ein neues Gesetz machen. Keiner darf 30 Tage lang zu einem Gott beten. Man darf nur zu dir beten. Neunter, wer das nicht tut, kommt in die Löwengrube. Unterschreibe dieses Gesetz jetzt. Dann kann niemand es mehr ändern. Zehnter, König Darius unterschrieb das Gesetz und das Verbot. Elfter, Daniel hörte von dem Gesetz. Er ging in sein Haus. Er kniete 3-mal am Tag nieder. Er betete und dankte seinem Gott. Zwölfter, die Männer kamen plötzlich in sein Haus. Sie sahen Daniel beim Beten. Er bat seinen Gott um Hilfe. Dreizehnter, sie gingen zum König. Sie fragten, hast du nicht ein Gesetz unterschrieben? Wer zu einem Gott betet, kommt zu den Löwen. Der König sagte, ja. Vierzehnter, da sagten sie, Daniel hört nicht auf dich. Er betet 3-mal am Tag zu seinem Gott. Fünfzehnter, der König wurde sehr traurig. Er wollte Daniel unbedingt retten. Er suchte bis zum Abend nach einer Lösung. Sechzehnter, aber die Männer sagten, O König, denke an das Gesetz. Ein Gesetz vom König kann man nicht ändern. Siebzehnter, da befahl der König, holt Daniel. Sie warfen ihn in die Löwengrube. Der König sagte, dein Gott wird dich retten. Achtzehnter Mann legte einen großen Stein auf die Grube. Der König versiegelte den Stein mit seinem Ring. So konnte niemand Daniel helfen. Neunzehnter, der König ging in seinen Palast. Er aß nichts. Er konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Zwanzigster, am frühen Morgen stand der König auf. Er lief schnell zur Löwengrube. 21. Er rief Daniel mit einer traurigen Stimme. Er fragte, Daniel, konnte dein Gott dich vor den Löwen retten? 22. Daniel antwortete dem König, O König, ich wünsche dir ein langes Leben. 23. Mein Gott schickte seinen Engel. Der Engel schloss die Mäuler der Löwen. Sie taten mir nichts. Ich bin vor Gott unschuldig. 24. Der König war sehr froh. Er ließ Daniel aus der Grube holen. Daniel hatte keine Wunden. Er hatte seinem Gott vertraut. 25. Dann holte man die bösen Männer. Man warf sie mit ihren Familien zu den Löwen. Die Löwen bissen sie sofort tot. 26. König Darius schrieb einen Brief an alle Völker. Er wünschte ihnen viel Frieden. 27. Er befahl, alle Menschen sollen den Gott von Daniel ehren. Er ist der lebendige Gott. Sein Reich bleibt für immer. 28. Er rettet und hilft Menschen. Er tut Wunder im Himmel und auf der Erde. Er hat Daniel vor den Löwen gerettet. 29. Daniel ging es gut unter König Darius. Auch unter König Cyrus dem Perser ging es ihm gut.